1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen spät dran. Wir bitten das zu entschuldigen, aber schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche. Wie immer mit einer freien Themennacht am Montag. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir beginnen sofort mit Winfried, der ist 72. Guten Morgen, Winfried. Ja, moin, Domian. Ja, guten Morgen. Ich habe einen ziemlichen Schock erlebt. Meine Frau ist ziemlich unerwartet gestorben. Sie war zwar schon sehr krank, aber lag jetzt eine Woche im Krankenhaus. Und also jetzt ist schon gestern, wurde ich morgens informiert, sie lag auf der Intensivstation, sollte vorbeikommen. Und wie ich dann oben reinkam, dann sagte mir direkt, sie stirbt in den nächsten Stunden. Mhm. Ich bin dann da geblieben. Und es ist besonders traurig, ich lebe hier im Bergischen Land mit meinen Kindern zusammen, ja, in traumhafter Natur, ja, und wir haben alles, was wir haben wollen, und sie wird jetzt 70, ja, und ich bin, wie gesagt, 72 und ich hatte auch schon zu einer Reise eingeladen, in die ganzen letzten Jahre mit meinem Sohn gereist, ja, ich habe einen Sohn. Und wir waren da im vorletzten Jahr, waren wir in China und Tibet. Und das hat mir sehr geholfen. Von der Religion her, die hat mich tief beeindruckt. Ich war in einem Kloster gewesen, habe die Gebetsmühle gedreht. Und dann haben wir anschließend, wie ich wiederkam, haben wir über unseren Tod, unsere Zukunft gesprochen. Meine Frau war Altenpflegerin und ist an sich sehr realistisch, sehr bodenständig und sehr realistisch. Was hat deine Frau denn, wenn ihr darüber gesprochen habt, was hat sie über den Tod gesagt und gemeint? Ja, sie hat eigentlich gesagt, wir wollen noch eine Zeit lang zusammenleben und hat im Grunde von Erkrankungen, die sie hat, nie berichtet. Die hatte immer sie in sich reingefressen. Welche Erkrankung war das? Ja, sie hat einen Herzklappenfehler, also das Herz schließt nicht. Das ist immer schlimmer geworden. Das wollte sie jetzt machen, hatte sie mir im Krankenhaus versprochen. Hätte man operieren können? Ja, sicher. Und dann hat man aber festgestellt, dass sie Leberleiden hat durch die vielen Medikamente. Sie hat mal eine Schilddrüsenoperation gehabt. Das heißt, sie ist jetzt an einem Leberleiden verstorben? Ja, die Leber hat versagt, dann haben die Nieren versagt. Mhm. Und sie lag eine Woche im Krankenhaus? Ja, ja. Und als du gestern hin... Und sie ist zum Beispiel so ehrlich, wie der Arzt fragte, bezüglich Alkohol, sicher, ich meine, uns geht's gut, wir trinken Alkohol, aber sie hat immer den Alkohol verdünnt und wir haben immer so eine Fastzeit zwischen Karneval und Ostern, da trinken wir gar nichts. Und zwischendurch auch nicht, also Frauen vertragen wahrscheinlich weniger. Also das war nicht so schlimm. Also er hat nur Wein getrunken, aber auch nicht regelmäßig. Wie war das denn gestern, Winfried? Du kamst auf die Intensivstation und die sagten zu dir, ihre Frau wird bald sterben. Du bist dann zu ihr hingegangen. Wie hast du dann das erlebt, was du da gesehen hast? Ich habe mir einen Stuhl draußen geholt, ich habe mich da hingesetzt, habe sie gestreichelt und mit ihr gesprochen. War sie bei Bewusstsein? Nein, war nicht bei Bewusstsein. Ich habe aber einen Eindruck gehabt, dass sie irgendwie reagiert hat. Ich habe die Lippen mit so einem Wattebausch nass gemacht, weil der Mund immer offen war. Und die hat dann mal so röchelnde Geräusche von sich gegeben. Wie lange hat das denn gedauert, bis sie verstorben ist? Ich bin morgens dahin um 9 und um 13:30 ist sie gestorben. Ich konnte das aber gut verfolgen. In der Intensivstation sind ja Anzeigen. Ja, da kann man das sehen. Ja, genau. Da wurden die Peaks von den Kurven immer länger gezogen. Und und der Puls ging immer weiter runter und der Herzschlag veränderte sich. Warst du alleine die ganze Zeit oder kamen auch Kinder? Nein, mein Sohn, den habe ich jetzt heute Abend da. Mein Sohn ist Bergsteiger und Eiskletterer. Der war in Österreich. Ach so. In Gletscherklettern beziehungsweise an Wasserfällen, vereisten Wasserfällen klettern. Aber der kommt morgen wieder. Das heißt, du hast alleine bei deiner Frau Schwiegertochter war mit da. Ach, die war mit da. Und der Schwiegervater, der kam direkt, hat die Arbeit abgebrochen. Denn die Schwiegertochter war auch mit dabei. Also Ja, und ich war bis zum Schluss alleine. Ich kenne das von meinen Eltern. Ich habe die in den Tod begleitet. Ich habe meinen Vater damals aus dem Krankenhaus geholt. Und zu Hause dann ist er gestorben. Dann habe ich noch mit meiner Frau umgekleidet. Die war Altenpflegerin. Umgekleidet und haben ihn fürstlich gekleidet. Da habe ich Nachtwache gehalten. Und bei meiner Mutter auch mehrere Tage. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man so etwas macht. Ja. Habt ihr jetzt Ähnliches vor, mit deiner Frau zu machen, dass ihr sie vielleicht in einem Bestattungsinstitut aufbahrt, oder gibt es Pläne dieser Art? Das weiß ich eben. Ich habe heute gar nichts gemacht. Wie die in der Interviewstation sagten, sie müssen den Bestatter benachrichtigen. Da habe ich nur geguckt und nichts gesagt. Und ich konnte das heute nicht. Ja, verstehe. Ich habe eine Reihe gute Freunde in Köln und hier in der Umgebung. Und ich habe all die Freunde angerufen, die ein bisschen tiefsinniger sind und die haben mir Trost gespendet. Eine Freundin hat mir zum Beispiel ein tibetanisches Buch vom Leben und Tod empfohlen. Ja, außerdem habe ich in letzter Zeit deine beiden Bücher gelesen, mit großem Interesse. Ich finde, Domian, du bist der Einzige, der den Menschen hilft. Das Fernsehen hat so viel Soaps und Sachen, die sind alle nicht ehrlich, die sind alle getürkt und sowas. Und das Schicksal ist doch ehrlicher und tiefgründiger, dass man sich nicht über schwere Probleme und Sachen zu sehr dann lustig macht. Hast du, man ist ja, wenn so etwas passiert ist, steht man ja unter Schock. Ja. Hast du jetzt heute oder in den letzten Stunden auch schon mal weinen können? Ja, ja. Das ging? Ja, ja. Ich habe am Bett eine Frau, ich bin über ihr zusammengebrochen, habe geweint und habe dann immer jetzt doch, ich muss mich jetzt auch sehr stark beherrschen. Ja, ich verstehe das. Im Moment kapiere ich das noch gar nicht. Ich wohne im Bergischen Land, ich habe riesige Räume mit kaum Möbeln und da fehlt jetzt alles. Ich habe jetzt überall Bilder von ihm aufgehängt, wo sie und wo wir beide drauf sind. Und wie lange wart ihr verheiratet? 48 Jahre. Boah, das ist eine lange Zeit. Ja, und haben es immer exzellent verstanden. Also eine richtig gute Ehe. Ja, ja, sicher. Das ist und gerade weil sie auch bei uns hier in der kurzen Straße hier am Hang, die sie waren alle bestürzt, sind immer weinend um den Hals gefallen, weil sie war geschätzt, weil sie so einfach, so ehrlich und so hilfsbereit ist. Unser Nachbarskind hatte mal eine Nanny, die Nanny fiel weg und da haben wir das Kind übernommen. Also die Eltern sind beide berufstätig und dann hat die bei uns gegessen. Dann ist sie nebenan ins Haus gegangen, hat Aufgaben gemacht und wir haben die richtig betreut. Das ist wie unsere Tochter. Du hast es gerade ja angedeutet, ihr habt euch ja durchaus Gedanken gemacht über die Endlichkeit. Hatte deine Frau Angst vor dem Tod? Ja. Sie hat auch davon gesprochen. Ich wollte ihr zum Geburtstag, wir haben Keramik und künstlerische Sachen für uns so gemacht. Und da hat sie einmal den Hohlüber gemacht. Ein spitzer Kahn, da sitzt ein Mann mit einer Kapuze drin, also ganz grafisch nur gemacht, ganz in dunkelschwarz. Und sagt, das wäre ihr Lieblingsobjekt. Dabei hat sie alle möglichen anderen, Bauerntanz und Tiere gemacht und alle möglichen anderen Figuren. Aber wenn sie dazu sagt, das war ihr Lieblingsobjekt, heißt das ja eigentlich, dass sie nicht so große Angst hatte. Nein. Nee, ja. Wie hat sie sich das danach vorgestellt? Habt ihr mal darüber gesprochen? Ja, wir haben darüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel eben Musik, wir haben unsere Musik, die wir zum Tod haben wollen, besprochen. Wir haben besprochen, welche Tiere uns ähnlich sind, wenn wir in den Garten gucken. Ich bin nicht besonders religiös, ich bin nur ein großer Schätzer der Natur. Ja, meine Frage war gerade so gemeint. So. Glaubst du, dass deine Frau an ein Weiterleben nach dem Tod geglaubt hat? Nein. Das nicht. Glaubst du daran? Nein. Was passiert denn, wenn ein Mensch tot ist, nach deiner Auffassung? Ich meine, wie heißt es in der Bibel auch, Asche zu Asche, der zerfällt und da bleibt nichts mehr übrig. Ich meine, wie meine Mutter gestorben ist, eine komische Erscheinung. Die saß nächtelang neben mir im weißen Gewand und da habe ich immer zwei Gläser aufgestellt. Da war ich aus Köln in eine fremde Stadt gegangen, musste da weiter, weil in Köln ein Werk geschlossen wurde. Aber die Erscheinung war weg nachher. Ne? Aber da, ich weiß nicht, was das war. Ja, das hat man ja oft, hört man oft, dass nach dem Tode eines geliebten Menschen irgendwelche ungewöhnlichen Dinge passieren um den anderen geliebten Menschen herum. Na, ich wollte vor allen Dingen auch nicht weiter ausführen. Ich wollte dich vor allen Dingen fragen, was kann ich jetzt machen? Ich bin so ziemlich hilflos, aber eigentlich sehr gefasst, also gefasster, als ich mir das gedacht habe. Ja, wobei ich schon glaube, es wird auch noch wieder Momente geben, wo du noch mehr abstürzt, wo es dann noch wieder sehr traurig ist. Aber ich glaube, du bist so vom Typ her, bist du jemand, der wirklich eigentlich ein gefasster Typ ist. Ja, ja. Es wird sicher auch Einbrüche geben, aber du hast ja gerade schon gesagt, du bist eingebettet in Familie, in ein Familienverbund. Ja, ich habe auch sehr gute Freunde und Freundinnen. Sehr gute Freunde. Ich glaube, das Wichtigste ist, Winfried, dass man sich, wenn man sowas erlebt hat, dass man sich nicht komplett in die Einsamkeit zurückzieht. Nein. Sondern, dass man mit Menschen zu tun hat, möglichst mit Menschen, die das auch verstehen, dass man sehr trauert. Und dass man so weit wie möglich dann auch in dem Alltag teilnimmt mit diesen Menschen zusammen. Aber da war ja am Sonntag in der Villa Zander eine Eröffnung hier vom Pütz und Rot. Der hat da seine Totenbilder dargestellt. Und da war ich eingeladen zu der Vernissage. Ich bin in dem Verein Schloss und Galerie. Und dann da war ja aber so, ich war so fertig zwischendurch, da habe ich das war zu, ja, heute. Das war zu frisch, das war zu frisch. Naja, nee. Aber jetzt kümmert euch erstmal gemeinsam um eine würdige und sehr schöne Trauerfeier für deine Frau. Das ist wichtig. Ihr habt ja schon die Musik ausgesucht. Was sagst du? Welche Musik wird es sein? Ich habe von Apokalyptika Seemann. Apokalyptika ist diese finnische Gruppe, diese vier Cellisten. Ja. Und die haben auch rockige Stücke natürlich, und aber die haben ein ganz ruhiges Stück. Und das Cello, das ist sehr ganz gut. Langsam. Ja. Ansonsten glaube ich, so wie ich dich jetzt gerade hier kennenlerne, Winfried, dass du das intuitiv richtig machen wirst. Ja. Du wirst es richtig machen. Meine Frage ist jetzt nur noch zur Bestattung selbst. Ich möchte eigentlich sie nicht auf den Friedhof geben, ich möchte sie eigentlich in der Urne mit nach Hause geben. Das gibt's doch, ne? Ja, offiziell ist das in Deutschland verboten. Also. Aber es gibt natürlich Wege und Möglichkeiten. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es gibt Wege und Möglichkeiten. Nein, ich würde dann auch trennen. Ich würde eine kleine Platte hier oben, ich wohne bei Rösrath, an der wunderbaren Kirche, da ist auch ein Freund von mir beerdigt, eine Platte in den Boden einlassen und einen Teil da lassen und einen Teil möchte ich dann zu Hause haben. Sprich mal mit dem Bestatter deines Vertrauens. Ja, ja. Ich glaube, da kann man einiges regeln. Und ich finde diese Idee auch schön und auch sehr tröstlich. Mach das mal so, Winfried. Ja. Jetzt wünsche ich dir sehr viel Kraft und Zuversicht. Ja, und schönen Dank auch. Alles Gute von Herzen. Ich darf, wie gesagt, nur ein riesiges Kompliment geben. Ich danke dir sehr. Du hilfst wirklich den Menschen. Winfried, vielen, vielen in Dank. In der oberflächlichen, egoistischen Zeit. Ich danke dir vielmals. Ja. Schönen Dank. Alles Gute und viel Kraft für die nächste schwierige Zeit. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das ist jetzt so ein Moment, ich habe das ja schon öfters so auch in Interviews gesagt oder auch hier in der Sendung, wenn jemand von einem Todesfall erzählt und ich sitze hier und höre zu und man unterhält sich. Man kann ja nicht wirklich helfen. Die Trauer trägt Winfried jetzt für sich alleine. Vielleicht ist wirklich schon viel damit getan, dass man sich unterhält und zuhört. Aber wirklich helfen kann man natürlich nicht. Das ist schon für mich oder für uns hier, die wir das machen, auch gerade nach solchen Gesprächen immer sehr schwierig, damit umzugehen. Wir entlassen die Menschen ja wieder in die Nacht hinaus. Aber es geht nicht anders. Hier ist Dominik. Dominik ist 26. Guten Morgen, Dominik. Schönen guten Morgen, Domian. Ich grüße dich herzlich. Um was geht's denn bei dir? Ich möchte davon erzählen, dass ich am Samstag einem Pick-up-Artisten begegnet bin. Einem was? Einem Pick-up-Artisten. Artist. Pick-up-Artist? Ich kenne nur Pick-ups als Auto. Als Autos. Ja, die gibt's auch, aber das ist es nicht. Ja, also ich habe bis heute Abend auch noch nichts davon gewusst. Warte mal kurz, die Katze schreit. leid. Ja, auf jeden Fall. Musst du uns mal erklären? Oh, war das die Katze oder die Tür? Das war die Tür. Ah ja, okay, dann bin ich ja beruhigt. Also... Was ist das genau? Pickup-Artisten sind manipulative, frauenfeindliche Aufreißer. Manipulative, frauenfeindliche Aufreißer? Ja. Männer, ja. Also? Männer. Ja. Also es sind nur Männer, soweit das Ganze bekannt ist. Und die haben ja einen Plan bis zum Sex. Also die haben wirklich diesen Plan, diese Frau flachzulegen. Das heißt, sie gehen raus in eine Kneipe, in eine Disco oder wo auch immer, sprechen eine Frau gezielt an und haben einen festen Plan, wie sie diese Frau irgendwann in die Kiste kriegen. Richtig. Und die nennt man so. Mhm. Pick-up-Artist. Haben das nicht ganz viele Jungs im Sinn, wenn sie ausgehen? Ich nehme es an, auf jeden Fall. Was ist jetzt das Besondere an dem Pick-up-Artist? Die gehen mit einer Manipulationsstrategie ran, würde ich sagen. Also bei mir war es so, ich saß an der Bahn und mich sprach auf einmal aus heiterem Himmel ein junger Herr an, wie toll ich aussehe, dass meine Farben des Mantels und Schals perfekt zusammenpassen. In der Bahn, in der Straßenbahn? In der Straßenbahn, ja. Genau. Also beziehungsweise in der S-Bahn, wie auch immer. Und wie viel Uhr war das? Das war kurz vor eins nachts. Also es war nachts. Ach so, nachts. Mhm. Warst du auf dem Weg nach Hause? Ich war auf dem Weg nach Hause. Ja, okay. Ja, also die Bahn war auch gut gefüllt, also von daher war es okay, das Ansprechen. Natürlich war ich leicht irritiert, aber ich dachte, na gut, mal gucken, was noch so kommt. Und es stellte sich dann raus, er war sehr nett, sehr höflich und hat viel gefragt, war sehr interessiert. Und wie alt ungefähr? Er war 28. Ja. Dann musste er auch die gleiche Haltestelle aussteigen. Sehe ich das nicht so? Du musst den Hörer mal richtig wieder halten, sonst verstehe ich dich nicht. Ich glaube, die Katze macht Ärger. Deshalb kann ja. Genau. Und dann beim Aussteigen verriet er mir seinen Namen und ich nehme an, dass das auch zu dieser Strategie gehörte, den Namen vorzutäuschen. Also er hieß Noah. Den Namen fand ich persönlich schon sehr ansprechend und ja, also ich weiß nicht, mit dem Namen hat er mich schon fasziniert irgendwie. Ich kann es ja nicht sagen. Und hat mich gefragt, beziehungsweise gesagt, dass er die Begegnung ganz fantastisch findet und ob wir das nicht nochmal wiederholen, bei einem Kaffee, Tee, wie auch immer. Und ich meinte, na gut, okay, warum nicht? Ne? Nummern ausgetauscht und Dann hat er mich auch angerufen. Also das ist halt auch diese Strategie, ne? Also die bekommen die Nummer und dafür gibt's halt auch einen Begriff, den kann ich dir jetzt aber leider nicht nennen. Ich weiß es nicht. Das geht dann bis zum... Also du hast ihm die Nummer gegeben. Er hat dir äußerlich auch gefallen? Ja. Ja, okay. Mhm. So, wie ging's dann weiter? Das war Samstagnacht. Das war Samstagnacht. So, dann ging's weiter. Wir haben telefoniert, haben uns den Treffpunkt ausgemacht und bei den Pickup-Artisten ist es so, die geben den Ort vor. Das heißt, was ich gesagt habe, hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er wollte sich definitiv mit mir an dem, an diesem Ort treffen, wo wir uns dann letztendlich getroffen haben. Wo denn? Was ist das? Das war in Berlin am Hermannplatz, in Neukölln sozusagen. Ja. Ich wollte in ein schönes Café eigentlich, in Schöneberg, aber das hat überhaupt nicht interessiert. Ich dachte, na gut, weil er noch meinte, er hätte eine Überraschung für mich. Dann dachte ich mir, vielleicht ein tolles Café, dachte ich mir. Ne? Okay, dann bist du gestern am Sonntag da hingegangen. Samstag. Da hast du in der Nacht von Freitag auf Samstag, habt ihr euch kennengelernt um eins in der Bahn? Nein. Wir haben uns Sonntag kennengelernt, die Woche darauf. Die Woche davor. Ach so. Ja, verstehe. Also eine Woche vorher sozusagen. Ich verstehe. Okay, gut. Dann ins Café zum Hermannplatz, Neukölln. Genau. Was mich irritiert hat, dass wir zum McDonald's gegangen sind, ins McCafé. Mhm. Aber gut, dachte ich mir, wer weiß, wo wir dann noch hingehen. Ja, dann saßen wir da und er hat mir ganz ganz gespannt zugehört und hat auch alles bestätigt und wir waren uns über viele Sachen einig, sage ich jetzt. Also gute Stimmung bei dem Gespräch. Und wie ging es dann weiter? Was hat er denn weiter vorgeschlagen? Also das erste, was ich merkwürdig fand, war, dass er mittendrin aufgestanden ist und mich küssen wollte, beziehungsweise mir einen Kuss in Zeitlupe also auf die Wange gegeben hat. Mhm. Das war schon sehr irritierend. Gut, dann ist er letztendlich aufgesprungen und meinte so, Domi, los, komm, wir gehen jetzt zu Karstadt. Ich so, ja, was ist denn bei Karstadt? Ja, das zeige ich dir dort. Okay, dachte ich mir. Dann sind wir zu Karstadt rein und dann standen wir bei den Staubsaugern und auf einmal wollte er, also hat er meine Hände gegriffen, hat mich an sich herangezogen und wollte mich küssen. Das habe ich abgewehrt und habe gesagt, du, das geht mir alles ein bisschen zu fix, das möchte ich gerade nicht. Und dann? Dann hat er es circa dreimal nochmal versucht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, du, ich möchte, dass du es jetzt wirklich akzeptierst, lass es jetzt bitte. Okay. Hat mir wieder zugestimmt. Dann sind wir zum Bett gegangen. Er wollte mir was an einem Bett zeigen. Bei Karstadt. Bei Karstadt, genau. Mhm. Hat sich dann in irgendein Bett gelegt und hat mich ziemlich dazu gedrängt, mich da neben zu legen. Und ich habe dann auch gesagt, du, ich möchte mich jetzt hier definitiv einfach nicht hinlegen. Und was dann sehr skurril wurde, als er dann so ein bisschen geschwärmt hat in seinen Fantasien, ich stelle mir vor, dass du sehr, sehr zärtliche Person bist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dich zu verwöhnen, dich zu verführen. Mhm. Und ich würde gerne sehen, erleben, wie du aussiehst bei einem multiplen Orgasmus. Oh, bei Karstadt im Bett, sagt er. Im Bett? Wie ging die Geschichte denn aus? Ja, die Geschichte ging so aus. Ich war froh, als wir uns endlich dem Ausgang näherten. Und da war es auch wieder so, dass er bestimmt hat, wann Schluss ist. Also sprich, er hat mich verabschiedet. Ich war allerdings auch sehr dankbar. Also er hat dich nicht versucht, irgendwo mit zu sich nach Hause zu nehmen? Nein, das ist auch meistens erst bei mehreren Treffen. Wir standen dann draußen und er hat sich von mir verabschiedet, hat gesagt, okay, Dominik, ich weiß, dass du jetzt nach Hause gehst zu deiner Freundin. Dann werdet ihr euch über mich unterhalten. Mhm. Und dann wirst du vielleicht feststellen, dass das alles ein bisschen merkwürdig war. Und gegebenenfalls wirst du dich nicht mehr bei mir melden. Und das war's dann? Ich wiederum würde mir aber wünschen, dass wir uns nochmal sehen. Ja. Und eins kann ich dir sagen. Ach nein, ich kann es dir versprechen. Du wirst dich noch nach meinem Sex beisehnen. So, dann habt ihr euch verabschiedet. Dann haben wir uns verabschiedet. War es das bis jetzt? Das war's bis jetzt. Und wie kommst du auf diesen komischen Begriff, dieses Pick-up-Artist? Also ich habe gerade ein sehr langes Gespräch mit meiner besten Freundin geführt, die sich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und ihr war sofort klar, dass ich an einen Pick-up-Artisten geraten bin. Aber das muss ja wiederum, ich habe das wie gesagt noch nie gehört, das muss ja irgendwie in der Welt sein. Das ist noch nicht groß bekannt. Also es gibt wohl ein paar Gruppen, die sich da irgendwie kurz geschlossen haben und es gibt Menschen, die halten darüber Seminare, über diese Manipulationstechniken. Also es gibt da richtige Strategien und so weiter. Sagen wir mal so, wenn du ein bisschen clever gewesen wärst, sagen wir mal so, wärst du gar nicht dahin gegangen in dieses Café auf den Hermannplatz. Nee, bis dahin war ja eigentlich noch alles in Ordnung. Ja, aber du hättest doch sagen können, nee, wir treffen uns da und da. Das stimmt. Ne? Damit du die Fäden in der Hand hast. Ja, ich wollte ein bisschen flexibel sein, muss ich sagen. Warum? Was steckt dahinter mit dieser Karstadt-Nummer? Ist das jetzt Zufall? Nein. Also irgendwas muss da gewesen sein. Nur ich habe bis jetzt noch nicht den Sinn, bis heute noch nicht rausbekommen, warum er mit mir gerade zu Karstadt gehen wollte. Jetzt hast du seine Telefonnummer. Mhm. Wirst du ihn nochmal anrufen? Wahrscheinlich nicht. Also was steckt dahinter? Steckt dahinter, dass die wirklich auf Sex aussehen, das können sie eigentlich einfacher haben, als so kompliziert, dass sie erst bei Karstadt vor dem Staubsauger stehen und da komplizierte Gespräche führen. Das ging doch einfacher. Was will der? Aber das ist gerade auch für die Männer geeignet oder soll geeignet sein, laut diesen Seminaren, die halt eben nicht so erfolgreich bei Frauen sind oder waren bisher. Lernen, eine Frau ins Bett zu kriegen. Ach so. Ne? wer hält solche Seminare? Weiß deine schlaue Freundin das? Das habe ich jetzt mit ihr nicht weiter, oder da sind wir jetzt nicht weiter ins Detail gegangen, aber wie gesagt, es gibt tatsächlich irgendwelche Menschen, die darüber Seminare geben, ganz viel Geld verdienen und ja, anscheinend auch ganz viele erfolgreich sind. Also Mädels, wenn euch Männer mit zu Karstadt in die Staubsaugerabteilung nehmen, Vorsicht, Vorsicht. Das sind dann Pickup-Artists, die euch letztendlich nur an die Wäsche wollen. Ich dachte gerade schon, wenn du das erzähltest mit dem Bett, dass der da in dem Karstadt-Bett irgendwie über dich hergefallen ist oder das wollte. Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Aber das ist ja schon verrückt. Wie gesagt, er wollte zwar, dass ich mich da unbedingt hinlege, aber Er stellt sich vor, wie das ist, wenn du multiple Orgasmen kriegst. Oh Gott. Das ist ja schon. Nee, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ja, das war so, oh Gott, was? Mann, ja. Mann, was man alles in Berlin erlebt. Was? Ja, also das kann ich dir sagen. Also. Das war eine Warnung, ne? Wenn man so kurios angesprochen wird. Absolut. Man kann ja wirklich daraus lernen, dass man als Frau vor allen Dingen auf jeden Fall die Fäden in der Hand halten sollte. Ihr müsst bestimmen, wo man sich trifft, wann man sich trifft und wo man hingeht. Ja. Zunächst, bevor ja, und dann halt auch den Takt vorgeben. Genau. Einfach, ne? Also ich meine, gut, ich habe es bei mir ja nicht geschafft, Gott sei Dank. Ja. Ne? Und naja, gut, nochmal. Es ist immer gut gegangen. Und genau. So, insofern eine kuriose Erfahrung für dich. Absolut, absolut. Ja. Mhm. Meine Liebe, alles Gute, auf dass dir bloß nichts passiert in dieser Richtung. Irgendwas Unangenehmes. Ja. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz tolle Sendung immer. Ne? Dankeschön, Dominik. Alles Liebe, tschüss, ciao. Danke, tschüss. Habt ihr denn die Wahlen in Italien übrigens verfolgt? Ist das nicht krass? Ist das nicht eine Katastrophe? Ist das nicht ein ungeheuer merkwürdiges Land, dass sie diesen Schmock wieder wählen, diesen Berlusconi. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen Entertainer, einen Komödianten, der überhaupt keine Ahnung von Politik hat, kein Wahlprogramm hat. Das ist schon dramatisch, finde ich. Vor allen Dingen, das wird für uns auch dramatisch unter Umständen. Hier ist Elke. Elke ist 43. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Elke. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns. Ja, ich habe vor kurzem bei dir angerufen. Lass und, kurz zum Thema. Stammhirn, ich habe einen Tumor am Stammhirn und da war die Frage, ob ich mich operieren lasse oder nicht. Ich weiß, wir haben ganz lange miteinander geredet. Genau. Da war die Frage, gehst du in die Operation oder gehst du nicht? Genau. Und ich habe mich entschieden. Ich gehe nicht in die Operation. Mhm. Und habe jetzt so für mich und meinen Partner entschieden, die Zeit, die ich habe, werde ich genießen. Mhm. Weil der Ausgang einfach zu groß ist, das Risiko zu groß ist, man weiß nicht, wie es hinterher ist. Wir können das ja nochmal für die Leute, die sich an den Fall nicht erinnern, wenn ich dabei war, nochmal erklären. Also diese Operation wäre mit größten Risiken verbunden. Ja, also man hat von vornherein gesagt, man wüsste nicht, wie es ist, wenn ich hinterher wach werde. Mhm. Ob ich die Alte bin, ob ich meinen Mann erkenne, wie weit ich mich bewegen kann. Ja. Und wir müssen hinzu sagen, dass es noch einen anderen Krebsbefall im Körper gibt. Ja, der damit gar nichts zu tun hat. Nee, also der ganze Bauch ist eigentlich besteht nur noch aus Masse, wo man nicht mehr weiß, was ist Tumor und was ist Darm, was ist Leber, was ist Magen, das kann man nicht mehr unterscheiden. Also ich habe auch schon Stoma liegen und weil es anders nicht mehr funktioniert. Also du bist eine sehr schwer kranke Frau und diese Operation hätte dich ohnehin nicht gerettet. Und wieder gesund gemacht. Das hätte mir aber mein Leben vielleicht verlängert oder verschlechtert. Mhm. Was man eben im Vorfeld nicht sagen kann. So. Ecke, ich finde das wirklich toll, dass du dich nochmal meldest. Ich habe ja bei dem Gespräch, glaube ich, auch so durchblicken lassen, dass ich das eigentlich auch so sehe. Ich habe hinterher mir noch Gedanken drüber gemacht und ich konnte dir das ja nicht so ganz klar empfehlen. Das kann man ja nicht. Das ist ja so eine komplizierte Entscheidung. Aber ich finde deine Entscheidung richtig gut. Ich hätte es ganz genauso gemacht. Muss ich dir jetzt hier wirklich so sagen. Ja, aber das Problem ist jetzt so, mein Lebensgefährte findet das, also der steht da voll hinter. Mhm. Das ist nicht so das Problem. Aber meine Familie sagt, warum ich diese Chance nicht genutzt hätte. Ja, aber es ist doch gar keine Chance. Habe ich auch gesagt, wo seht ihr da eine Chance? Wo seht ihr eine Chance, wenn ich nach Hause komme? Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ihr müsst mich pflegen, ihr müsst mich waschen. Mhm. Das ist doch eigentlich eine Belastung. Mhm. Es ist doch viel schöner, dass wir die Zeit, die wir haben, noch genießen. Mhm. Und aber so meine Schwester sagt so, sie kann nicht loslassen. Ne? Mhm. Sie will nicht loslassen. Ja, aber das ist dann eher das Problem der Schwester als dein Problem. Du gehst ja schon sehr klug und lebensklug an die Sache ran. Und sie, die Schwester. Naja, was heißt klug und lebensklug? Das ist, man muss damit leben. Du hast ja keine Wahl. Ich kann ja nicht sagen, oh, morgen ist es wieder gut. Das ist. Nein, ich meine mit lebensklug, dass du sagst, dann konzentriere ich mich lieber auf die verbleibende Zeit, wo ich noch klar bei Verstand bin, als dass ich vielleicht dann ein schwerer Pflegefall bin nach dieser Operation, die mich sowieso nicht retten würde. Nee, ich weiß ja auch gar nicht, wie. Also ich habe nach der Stoma-Operation auch ewig lange gebraucht, wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Also die hatte mich schon enorm körperlich Kraft, Energie. Ich habe enorm abgenommen. Wo ich echt gedacht habe, ich komme da jetzt nicht mehr raus aus der Klinik. Wo ich dann also wie auch zu meinem Mann gesagt habe, hol mich nach Hause. Ne? Du hast mir versprochen, wir haben mal abgemacht, ich möchte zu Hause sterben, also ich möchte nicht im Krankenhaus sterben. Und das haben wir auch abgemacht. Und wie lange liegt jetzt unser Gespräch zurück? Das liegt jetzt 4 Wochen zurück. 4 Wochen. Wie lange hat das danach noch gedauert, bis du dann die Entscheidung endgültig gefällt hast? Also ich hatte noch 5 Tage Zeit gehabt. Und ich habe diese 5 Tage kaum geschlafen und ich habe dann irgendwann eine Liste gemacht, was dafür spricht und was dagegen spricht. Die Liste dagegen war unendlich lang. Und die Liste dafür war noch länger. Und dann habe ich gesagt, nee, also das ist so, dass ich dann einfach sage, die Zeit, die ich habe, die werden wir genießen. Die möchte ich genießen. Jeden Tag, wie ich es kann. Mal mehr, mal weniger. Und hast du für dich das Gefühl, dass das wirklich eine gute Entscheidung war, die richtige Entscheidung war für dich? Ja, eigentlich ja. Ja, also das ist, dieses Gefühl steigt immer mehr in mir hoch. Was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass ich, weiß ich nicht. Ich habe nicht Angst vor dem Tod, ne? Das ist es nicht. Ich habe nur Angst vor diesem Ersticken. Und dann sagte mir aber jetzt die vom Palliativteam, die sagten mir, dass ich da überhaupt keine Angst vor haben brauche. Also. Du bist in Kontakt jetzt mit einem Palliativteam? Ja, auf jeden Fall. Also das, da werde ich seit längerem betreut. Das ist auch gut so. Und das ist ein unheimlich tolles Team. Also ich kann nur jemanden, also allen Menschen nur raten, die damit zu tun haben, sich darauf dran zu wenden. Also was ist einmalig? Das ist jetzt nicht wie Krankenhaus, das ist was ganz anderes. Ja, absolut. Wir haben auch eine eigene Station. Das ist auch absolut, natürlich ist es ein Krankenhaus, aber die Station selber ist absolut nicht wie ein Krankenhaus. Also mein Mann konnte da bleiben, ich lach da mal und dann seitdem werde ich ambulant betreut und die machen auch die Medikamenteneinstellung. Ich kann die Tag und Nacht anrufen. Ja, wenn ich mich recht erinnere, haben die Ärzte oder die Leute von der Palliativmedizin, die auch eher davon abgeraten, das zu machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil eben keiner weiß, wie der Ausgang ist. Einmal das und zum Zweiten, ob ich körperlich überhaupt die Kraft dann hinterher habe. Ja, genau. Das ist dann so. Eben wie gesagt, weil du ja schon so schwer krank aufgrund der Magen-Bauch-Bauchraumerkrankung bist. Ja. Nur sind 4 Wochen, wenn man schwer krank ist, eine sehr lange Zeit. Wie geht es dir denn heute so aktuell? Heute, wie erging es dir heute? Nicht so gut. Ich habe ziemlich Probleme, also nahrungsmäßig, dass ich nicht so Nahrung aufnehmen kann im Moment, wie es sein soll. Und das ist natürlich nicht so schön. Und dadurch breche ich wieder viel. Das ist natürlich nicht so gut. Ne? Und hast du Schmerzen? Nein, im Moment nicht. Also ich habe das gibt so Pflaster. Das sind Morphinpflaster. Die habe ich kleben. Und wenn ich da nicht auskomme, kann ich spritzen. Und wenn ich da nicht auskomme, rufe ich das Palliativteam an. Und die kommen dann auch Tag oder Nacht. Und? Also ich muss mich gar nicht mehr im ärztlichen Notdienst rumprügeln, auf sehr so gut, Deutsch gesagt. Sehr gut, ja, das ist ein Segen. Man bekommt dann Kinderarzt und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Sondern du kannst also wirklich beim Palliativteam kannst du Tag und Nacht anrufen. Und da ist immer jemand und die kommen auch, wenn es drauf an, sofort. Und für dich ist die Entscheidung klar, dass du auf jeden Fall zu Hause bleiben möchtest? Ja, ja. Also das ist ganz klar. Also merkst du von dem Tumor im Kopf was? Hast du Druck im Kopf? Nein, ich merke es an der Luft. Also ich kann schlecht liegen oder mir bleibt die Luft schnell weg. Also wenn ich jetzt mich anstrenge, dann ist es so, dass ich ziemlich schnell Luftschwierigkeiten habe, dass ich dann auf Reserve fahre. Verstehe. Und das merkt man schon. So. Lass mich, Elke, noch mal was fragen zu deinen Verwandten. Also dein Partner akzeptiert das so, wie du es jetzt entschieden hast. Ja. Und am wenigsten akzeptiert es die Schwester, kann man das so sagen? Ja. Und du kannst es ja nicht begreiflich machen. Naja, wir haben, wie soll ich das sagen? Wir sind immer ein Herz und eine Seele. Weißt du, so, ja, wir haben immer alles zusammen gemacht und wir sind eigentlich unzertrennlich und das ist dann natürlich für sie extrem schwer. Mhm. Wir wohnen auch nicht weit auseinander und ist für meine Schwester natürlich super, super schwierig, das anzunehmen. Na klar. Vielleicht wäre es mal nicht schlecht, wenn das möglich wäre, dass wenn du Besuch von dem Palliativdienst hast, dass dann deine Schwester auch da ist und dass ihr vielleicht dann mal in der Gruppe darüber sprechen könnt, dass die ihr das vielleicht auch nochmal, also von der fachkundigen Seite erklären, dass das eine richtige Entscheidung ist. Ich weiß es ja, nicht, ich denke, ist ein Vorschlag. Vielleicht ist es nochmal eine gute Idee. Ja. So gesehen, aber für mich ist es so, dass ich sage, also ich habe eine uralte Katze, versteht das jetzt nicht falsch, die ist wirklich 19 Jahre alt. Mhm. Ich liebe diese Katze über alles und glaube mir, die geht von mir nicht mehr weg. Also mein Lebensgefährte hat überhaupt keine Chance, mit der irgendwas zu machen. Mhm. Ich kann, also liegt jetzt auch hier bei mir auf der Decke und wenn ich aufstehe und egal wohin ich gehe, meine Katze kommt mir nach. Mhm. Und die merkt das sofort, wenn es mir schlechter geht. Mhm. Also die ist da, wie sagt man das, die hat so eine feinfühlige Antenne, so weißt du, so Ding, so gesehen. Und weißt du, ich lache mich nicht aus und ich habe dann echt zu meiner Katze gesagt, hey, wie siehst du das, was soll ich machen, so, ne? Und halt mich jetzt nicht für verrückt, aber ja, sie hat mir auch ganz klar nichts signalisiert, ich kann gehen. So. Und das ist für mich okay. Und mein Partner sagt also auch, er möchte mich lieber hier pflegen und in die Zeit, die wir noch haben, die werden genießen wir. Ich bin ganz sicher, Elke, dass ganz viele Leute, die uns jetzt zuhören, die werden denken, mein Gott, ist die Frau tapfer. Na, was heißt tapfer? Du kannst nur jeden Tag. Weißt du, wenn ich morgens wach werde und es scheint ein bisschen die Sonne, ne, dann sage ich immer, das ist nochmal so ein Geschenk Gottes. Mhm. Es hatte hier geschneit und das war so schön und da war so ganz tolle Sonne, aber ich konnte nicht raus, es war mir zu kalt, der Wind tat mir so weh. Mhm. Und wenn du im Rollstuhl sitzt und der Wind kommt von vorne, das tut natürlich noch mehr weh. Mhm. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, du, wenn es nur ein kleines Stück ist, wenigstens ein kleines Stück, du musst jetzt nochmal raus, ein bisschen Schnee nochmal berühren und dann sind wir einfach nochmal runter im Garten. Es ist nicht weit, aber es hat dir Freude gemacht. Ja, natürlich, das sind so banale Dinge. Ich glaube, weißt du, so, ich verstehe, das sind einfach, das Leben dreht sich nicht wie viel um Geld, um Macht, um Gier. Das ist einfach albern. Mhm. Wir sollten viel mehr aufeinander zugehen. Man sollte wirklich gucken, wie geht es deinem Nachbarn? Was machen deine Mitmenschen? Was viele Leute vergessen. Das Schlimme ist, dass man immer erst wahrscheinlich im Angesicht des Todes oder im Angesicht großer Schicksalsschläge zu dieser Weisheit gelangt, dass man, wenn man so in den Turbulenzen des Lebens steckt, so weit weg ist von der Einsicht. Aber Domian, weißt du, das ist einfach die Bitte, die ich habe an die Menschen. Guckt einfach, dass es euren Mitmenschen besser geht. Klopft einfach mal an und sagt, hey, wie geht's dir? Und wenn jemand nicht aufmacht, einfach mal zu reagieren. Ich finde das immer sehr, sehr schlimm, wenn, weißt du, so, wenn du mitkriegst, dass die Leute einsam sterben oder einsam sind. Das muss nicht sein. Ja, sehr schlimm. Ja. Das muss absolut nicht sein. Und wenn jeder ein bisschen von sich abgeben würde, weißt du, so ein kleines Stück von seiner Torte, hätten wir halb so viel. Das sehe ich auch so. Trauriges Elend. Und das ist einfach das, was ich nochmal sagen wollte. Leute, guckt aufeinander. Ihr lebt viel intensiver. Ihr kriegt das auch viel, viel mehr zurück. Das ist einfach so die Botschaft, die ich habe. Ich freue mich total, dass du nochmal angerufen hast. Wirklich sehr. Ja. Ich freue mich sehr und ich finde deine Entscheidung, ich sage es nochmal, sehr richtig. Ich hätte für mich auch so entschieden. Und ich wünsche dir jetzt mit dieser Entscheidung noch gute Lebensqualität. Noch viel gute Lebensqualität. Und noch. Die werde ich haben. Ja. Die werde ich ja absolut haben. Glaub mir das. Ich bin wirklich gut, gut, gut umsorgt. Von Herzen. Und das ist eben das, ja, das ist einfach das Schöne. Ne? Wie gesagt. Ganz das viel, ist einfach das Schönste, ganz viel Kraft, was es gibt. Ganz viel Kraft von uns allen, die jetzt zuschauen und zuhören, Elke. Alles Gute. Und übrigens, Domian, das andere vor mir, guck mal im Internet, die gibt es ganz oft, diese Pickup. Gibt es? Ja, aber das weißt du. Die profitieren davon und schreiben das ins Internet rein, die sehen das wie Beute. Ja. Die muss man ins Internet gehen, da gibt es eine ganze Kategorie von. Was du alles weißt. Wirklich, das ist ohne Scheiße, das ist ganz bekannt. Liebe Elke, von Herzen alles Gute. Und danke. Vielen Dank, dass du nochmal angerufen hast. Wir freuen uns sehr darüber. Gerne. Okay, dann sei mir nicht böse. Ich bin jetzt ein bisschen kaputt. Absolut. Jetzt ist auch dann gut. Tschüss, Elke. Okay, tschüss. Gut, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1:41 Uhr und ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema, ich liebe nur mich. Das ist natürlich genau der Kontrast zu dem, was die Elke gerade gesagt hat. Also ich möchte gerne mit Leuten reden, die absolut egoistisch sind und das auch noch gut finden, die also ohne Rücksicht auf andere immer ihr eigenes Ding fahren, ihre eigenen Interessen durchziehen, auch gegen die nächsten Menschen, gegen Freunde, Familie, Ehepartner. Und ich möchte sehr gerne mit Opfern von solchen Egozentrikern, Narzissten, Egoisten sprechen. Vielleicht ist der eine oder andere von euch mit einer solchen Person zusammen oder verheiratet, liiert. Und wie ist das, mit einer solchen Person zusammen zu sein? Ich liebe nur mich, heißt das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich dann auch Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen. So, weiter geht's jetzt mit der freien Themennacht und hier ist Dennis. Dennis ist 28. Hallo. Ja, guten Morgen, Dennis. Du bist Dennis, ich bin Domian. Ja, genau. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das passiert manchmal. Ja, okay. Bei mir geht's um Amazon, also Abzockbetrieb da, was jetzt momentan auch in den Medien hoch hergeht. Ja. Also ich war selber ein Teil davon gewesen. Ich habe letztes Jahr, jetzt nicht gerade lange, aber für 2 Monate dort gearbeitet. Und ich wollte mal so davon erzählen, wie es im Betrieb so abläuft. Warst du direkt angestellt bei Amazon oder warst du in der Zeitarbeitsfirma? Ich war nicht in der Zeitarbeitsfirma, ich war direkt angestellt, da habe einen Vertrag gehabt. Es war kein Festvertrag, aber ein Vertrag mit Aussicht, auch übernommen zu werden. Ja, und was genau musstest du machen? Was war deine Aufgabe? Ich war Stower, nennt sich das. Also ich musste Ware, also aus Paletten nehmen und dann musste ich die Ware einlagern. Ah, verstehe. Also in Regalen einlagern. Verstehe. So, dann erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was du da erlebt hast. Ja, genau, das wollte ich mal machen, damit die Leute mal sehen, wie es da innen drin aus so richtig abgeht. Ja, also ich habe da gearbeitet und man wurde richtig so von den Vorarbeitern so nicht gedrillt, aber man musste so eine gewisse Prozentzahl machen. Und wenn man da drunter war, dann kam der Vorarbeiter zu einem und hat gesagt, hat auf seinen Zettel geguckt, deine Prozente sind nicht gut und ich bitte dich darum, dass du dich ein bisschen mehr anstrengst. Also du sollst es schneller machen und mehr schaffen. Ja, genau, mehr schaffen. Man ist da so wie im Gefängnis. Ich war auch mal im Gefängnis, aber ist auch egal. Man wird da so wie eine Buchnummer behandelt. Wie eine Buchnummer im Gefängnis. Im Gefängnis gibt es auch so Buchnummern. Mhm. Und man ist da gar kein richtiger Mensch mehr. Man ist einfach nur noch eine Zahl. Mhm. Und genau so ist es da auch. Mhm. Wirklich. Also das ist wie im Gefängnis, alles geschlossen. Muss man über die Schleusen gehen, braucht man allein schon 10 Minuten bis zum Pausenraum. Und man hat nur 40 Minuten Pause, also 20 Minuten hin und zurück. Mhm. Dann hat man nur noch 20 Minuten, muss man auf schnelle essen. Dann muss man wieder runtergehen und dann muss man wieder arbeiten. Wie war denn der Verdienst? Was hast du verdient? Also ich habe netto 1.200 Euro verdient. Mhm. Und ja, musste sechsmal... Ja, netto, genau. Ich musste 6-mal in der Woche arbeiten gehen dort. Ja. Ja, und ich habe auch wirklich so gut gearbeitet, die Vorarbeiter da, hier in Dortmund bei Werne. Ich habe da so gut gearbeitet, die Vorarbeiter, da gibt es so mehrere Vorarbeiter in jedem Bereich, und die haben zu mir wirklich gesagt, ja, du hast sehr gute Karten, du hast sehr gute Chancen, du arbeitest gut, du bist eigenständig, du machst deine Aufgaben gut, du brauchst nicht andere Leute, die noch helfen und so. Ja, aber und die haben mir auch wirklich so ein gutes Zeugnis ausgestellt, aber die haben mich nicht übernommen. Warum glaubst du, oder hat man dir das erklärt, warum du nicht übernommen wurdest? Nein, das läuft da so ab. Am Ende des Jahres, die Leute, die übernommen werden oder nicht, dann gibt's eine Gruppe, die haben die rote Nummer, gibt's Gruppe, die haben die grüne Nummer, gibt's Gruppe, die haben eine blaue Nummer. Mhm. Und ich war in der roten Nummer, also in der roten Gruppe, und dann ist man einfach während der Schicht einfach mit in der Gruppe mit einem Vorarbeiter in einen so einen Raum gegangen und da waren mehrere Manager und dann haben die uns einfach verkündet, ja, wir bedanken uns sehr bei Ihnen, dass Sie bei uns gearbeitet haben und wir müssen jetzt leider mitteilen, dass Sie hier nicht mehr weiter beschäftigt werden können. Und muss bitte man eure Westen und eure Scan-Dinger da, die man immer um den Hals hat, in den Korb reinwerfen und adios amigos. Und tschüss. Sofort. Sofort und sofort raus und sofort mit Sicherheitsdienst und so, also was Securities, sofort raus, weil da schon Vorfälle passiert sind, dass die Leute, die Manager und so da lang angegriffen haben und so. Mhm. War das in dem Vertrag denn nicht geregelt? Oder anders gefragt, war das im Vertrag so geregelt, dass man sofort dann entlassen wird, wenn die das entscheiden? Ja, das in meinem Vertrag stand drinne, also Beschäftigungszeit vom 1.11.2012 bis 31.12.2012, aber mit voraussichtlich auch Übernahme, ne? Also die haben uns auch schon so dahingelegt, ja, wenn ihr gut arbeitet, wenn ihr gut mitmacht, regelmäßig dahin kommt, dann könnt ihr auch übernommen werden, ne? Jetzt kritisierst du den enormen Druck, der da stattgefunden hat. Ganz genau. Was ist noch, was dir sehr zuwider war oder was du kritisierst? Ja, da waren auch Gespräche so, es gibt ja, gab es ja bei jetzt Amazon nicht so viele, fast gar keinen Betriebsrat und so, ne? Mhm. Und da waren Beschäftigte, das habe ich selber jetzt nicht hautnah miterlebt, aber gehört, weil da wird viel geredet. Und wenn ein Beschäftigter, ganz normaler Versandmitarbeiter irgendwie über einen Betriebsrat gesprochen hat, der wurde mit Kündigung bedroht. Ach so, das wollen die feinen Herren nicht haben. Die wollen selbstbewussten Mitarbeiter haben. Genau. Die wollen das einfach über den Manager da laufen lassen. Mhm. Ja, kein Betriebsrat, dass die darüber irgendwie entscheiden können, dass die Leute irgendwie Kündigungsschutz und Hasse nicht gesehen haben können. Ja. Ne? Also ich appelliere wirklich an jeden, der so ein Online-Account hat, der sich bei so einem Dreckscheiß-Dingen da abmeldet, echt. Wenn du das für dich so beschreiben solltest, wie hast du dich dort als Arbeiter gefühlt? Ich habe mich schon so akzeptiert gefühlt da, ne? Die Vorarbeiter waren alle eigentlich recht nett, aber auch mit einem gewissen Druck. Also wenn du nicht gut gearbeitet hast, dann haben die auf jeden Fall richtig Druck gemacht. Aber bei mir war es so, ich habe ja richtig gut gearbeitet, ich habe das von anderen Leuten nur gehört. Mhm. Aber man wird da irgendwie, keine Ahnung, man muss da funktionieren und die sagen so schöne Sachen, ja, sieht gut aus bei dir, dies und das. Und am Ende sitzt man ohne nichts da, ne? Wird man rausgeschmissen und man hat nichts. Du hast gesagt 1.100 netto und wie viele Stunden? 1,2 netto. 1.102 netto. Und wie viele Stunden hast du da in der Woche für arbeiten müssen? 6x8, das sind 6x9. Ich war 9 Stunden genau da. 6x9 Stunden? 6x9, ja. Mhm. Das sind 56, soweit ich mir erinnere. Ja, so, das ist schon echt heftig da, wirklich. Nun kann man nur hoffen, dass auch durch den Bericht der ARD, die hat ja sehr viel aufgewirbelt neulich, dass die Verhältnisse sich da etwas ändern. Es ist nur traurig immer, dass erst Öffentlichkeit entstehen muss, dass erst Mediendruck entstehen muss, bevor diese Firmen dann endlich mal zum Grund einmal eins einer Mitarbeiterführung finden können. Ja. Andererseits sind wir alle natürlich auch mitschuld, dass wir wollen es billig haben, wir wollen es schnell haben und wir interessieren uns gar nicht für das, was dahinter steckt. Das fängt bei der Lebensmittelindustrie an und endet dann eben bei diesen Firmen. Ja, so sehe ich das auch. Es muss viel öffentlicher sein, es muss transparenter sein und wenn das dann etwas teurer ist, aber dann werden die Mitarbeiter auch ordentlich behandelt, dann ist es halt so. Ja. Und dann läuft es auch ordentlich. So, jetzt hast du keinen Job. Wie geht's weiter bei dir? Ja, ich habe jetzt eine Ausbildung als Sicherungsposten gemacht über der AGE. Die haben mir da ein bisschen geholfen, weil ich auch so ein schwieriger Kandidat eigentlich bin, weil ich schon auch ein paar Jahre weg war im Gefängnis und so. Ja. Und jetzt arbeite ich demnächst also für Subunternehmen, also für Deutsche Bahn, als Sicherungsposten, eine Gleisbausicherung. Dann arbeiten da Leute an den Gleisen und ich muss dann daneben stehen und sobald ein Zug einfährt, also Annäherungsstrecke muss ich beobachten und dann, wenn ein Zug einfährt, muss ich auf so einem TÜV drücken und dann müssen sie sich sehr schnell verpissen, die Leute. Verstehe. Und das ist dir sicher, den hast du schon, den Job? Ja, ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe die Qualifikation geschafft, aber ich warte jetzt noch auf meinen Arbeitgeber da, aber ob das dann auch mit dem klappt, ist auch wieder eine andere Frage. Also ich warte gerade eben noch. Gut, dann drücke ich dir die Daumen und vielen Dank für deinen Anruf, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast als Betroffener über diese viel diskutierte Sache. Vielen Dank. Danke sehr, Domian. Alles Gute. Alles Gute. Du bist ein guter Typ, auf jeden Fall. Ne? Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss, Dennis. Ciao. So, das war natürlich jetzt eine einseitige Darstellung von Dennis. Der hat es so erlebt. Es steht natürlich einem Manager von Amazon durchaus frei, sich auch zu melden und mal die andere Seite zu sagen. Aber so haben wir es nun von Dennis aus seiner subjektiven Erfahrung jetzt erfahren und gehört. Hier ist Maurice. Maurice ist 21. Guten Morgen, Maurice. Guten Morgen, Domian. Maurice. Um was geht's? Bei mir geht's um meine Ex-Freundin. Und zwar geht's darum, dass sie, also das Ganze liegt jetzt schon 2 Jahre zurück. Ach, ihr seid 2 Jahre getrennt? Ja, genau. Mhm. Es geht darum, dass sie mich mehrmals betrogen hat und dass sie mir eine Drillingsschwangerschaft vorgelogen hat. Eine was? Was hat sie? Eine Drillingsschwangerschaft mit Drillingen. Hat sie dir vorgetäuscht? Genau. Damals? Also, genau. Sie hat das auch sehr clever angestellt. Also Sie hat Bilder sich irgendwo her besorgt, hat die abfotografiert, also so Ultraschallbilder, mhm. und hat die mir per MMS geschickt. Mhm. Und hat diese ganze Story halt sehr in allem durchgezogen. Was für eine verrückte Story. Drilling, Drillingsschwangerschaft sich auszudenken. Ja. Warum Drilling? Ich weiß es nicht. Also ich hatte später, als wir uns dann getrennt haben, habe ich noch mit der Mutter gesprochen. Die wusste davon überhaupt nicht, von der ganzen Lügerei. Und die hat dann nur von der, als ich das erklärt habe, hat die eben mir erzählt, dass wohl so eine Story wohl in diesem Dorf, wie herkommen, wohl schon mal vor einigen Jahren gewesen ist. Jetzt nochmal zu meinem Verständnis. Hat sie diese Schwangerschaft vorgetäuscht, als ihr schon getrennt wart? Wir waren zusammen. Das war sogar ganz im Anfang. Ach so. Wie lange wart ihr zusammen? 1,5 Jahre nur. Und gleich am Anfang hat sie das vorgetäuscht? Also nach 2-3 Monaten hat sie damit schon angefangen. Nun kann man das ja nicht lange vortäuschen. Dann kommt sie raus. Wie löste sich das denn auf? Es ging so, dass sie erst sagte, also es ist im Grunde ist eins nach dem anderen gestorben in ihrem Bauch. Und das ist ja unglaublich. Das hat sie dir so erzählt, dass das die Kinder gestorben sind. Genau. Und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie. Ja, klar. Und es ist dann eben so gewesen, das erste Mal hieß es dann, bei der Kontrolle wäre rausgekommen, eins wäre wohl ein wenig, in Anführungsstrichen zurückgeblieben, also es hätte sich nicht mitentwickelt. Das zweite hat sie dann wohl irgendwo unter Stress verloren. Hör mal, hat die nicht mal Tassen im Schrank gehabt? Absolut nicht. Also die Frau ist eine notorische, chronische Lügnerin. Wann hast du es denn, oder wie hast du es rausgekriegt, dass das alles Lüge war? Ich habe irgendwann mit meinem Hausarzt gesprochen, als ich dann mal krank war. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt fragst du ihn endlich mal. Mhm. Weil ich wollte es einfach auch selber nicht wahrhaben irgendwo. Mhm. Und dann sagte er mir sofort, das ist alles Blödsinn, dass das so nicht funktioniert. Also sie hätte dann, wenn eins kaputt gegangen wäre, eins von den Kindern oder Babys, hätte der Rest auch mit weg sein müssen, weil das ja eingeschlossen ist. Hast du sie denn damit konfrontiert, dass du mit dem Arzt gesprochen hast? Später, ganz später. Also, im Grunde war das, glaube ich, auch sogar der letzte Streit, den wir noch hatten, wo wir uns dann getrennt haben oder wo ich mich von ihr getrennt habe. Und da habe ich ihr das dann eben vor den Kopf geschmissen, dass es alles gelogen war und sie war dann ganz trocken. Moment mal, das ist ganz am, ihr wart 1,5 Jahre zusammen, sagst du. Genau. Ne? Und das hat sie gleich am Anfang schon so gelogen. Genau. Da war da dann ganz viel Zeit dazwischen. Da hast du nicht mit ihr darüber geredet? Nee, ich hab nicht den Mut gehabt. Ich weiß es nicht. Ich hatte, glaube ich, mehr Angst vor der Frau als alles andere. Zusätzlich kam dazu, dass ich irgendwo auch ein bisschen an ihr gebunden war, weil ich zu Hause zu dem Zeitpunkt aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, weil ich ein bisschen im Disput mit meinen Eltern war. Wer hat sich denn dann von wem getrennt? Ich mich von ihr. Das ist jetzt 2 Jahre her, das Ganze. Genau, richtig. Und du rufst mich heute zu dieser Geschichte an. Warum? Genau. Ja, weil sie, also diese Geschichte und insbesondere sie, da keine Ruhe reinkommen lässt. Sprich, sie verfolgt mich, beziehungsweise stalkt mich. Also in Facebook hat sie mittlerweile 3 Accounts. Jedes Mal macht sie sich einen neuen, wenn sie merkt, dass sie mit dem aktuell nicht an mich rankommt. Sie schickt mir dann Anfragen, Nachrichten und all so Mist. Sie erkundigt sich bei Leuten über mich. Sie, sobald sie irgendwas von mir hört, redet sie dann schlecht. Sie versucht mir Dinge zu versauen. Also sie hat es auch versucht mit einer Ausbildung, die ich angefangen habe. Da hat sie dann versucht, mir das Ganze kaputt zu machen. Eine Ausbildung habe ich wegen ihr verloren. Schulden habe ich wegen ihr auch gemacht. Moment, warum verliert man eine Ausbildung, wenn eine Ex dusseliges Zeug quatscht? Warum? Weil ich zu dem Zeitpunkt noch mit ihr zusammen war und es ging mir richtig schlecht. Also ich hatte mich nur noch auf sie konzentriert. Mein gesamtes Geld, was ich verdient habe, ist nur noch in sie reingeflossen. Ich hatte Verträge auf meinen Namen für sie gemacht, wo sie nicht in Zahlungen nachgekommen ist. Also warst du auch schön doof, ne? Genau. Und obendrein kam dann, eben noch dazu, dass sie mir dann insgesamt 3-mal fremdgegangen ist. Okay, das ist Schnee von ganz weit weg. Müssen wir nicht drüber reden. Ja. Es geht um jetzt. 2 Jahre getrennt. Stalkt die dich seit 2 Jahren? Ja. Wie oft tritt sie in Erscheinung? Durch irgendwas? Es ist unregelmäßig, aber es ist auf jeden Fall kommt es immer wieder vor. Also zuletzt war es vor, ich glaube, 1,5 bis 2 Monaten ungefähr. Da hat sie sich wieder einen neuen Facebook-Account gemacht und hat wieder versucht, mit mir darüber Kontakt aufzunehmen. Wie reagierst du darauf, wenn sie Kontakt sucht? In erster Linie blockiere ich sie natürlich sofort. Und vom PC rege ich mich dann unglaublich darüber auf, dass sie diese Dreistigkeit besitzt und es überhaupt noch versucht. Mhm. Aber du schreibst hier nicht, du rufst hier nicht an. Nein, auf keinen Fall. Wenn ich da nochmal mich drauf einlassen würde, dann hätte ich meine Familie und meine Freunde alle gegen mich. Hast du denn mittlerweile eine neue Freundin? Ja, die habe ich. Wir sind jetzt auch ein halbes Jahr zusammen. Ja. Also das finde ich erstmal auch wirklich ganz wichtig, dass du absolut mit ihr nicht kommunizierst. Ja. Ne? Dass du sie absolut ignorierst. Mhm. Und ich würde an deiner Stelle, wenn es wirklich Überhand nimmt, wenn es zu massiv wird oder zu penetrant wird, zeig die an. Zeig's an. Ja. Das gut, muss. Deswegen frag dich gerade, wie häufig das passiert und was dann passiert. Also jetzt vor anderthalb Monaten irgendwas mit Facebook. Und seitdem genau. War Ruhe. Seitdem ist wieder Ruhe, richtig. Ich warte auch schon wieder aufs nächste Mal. Also es wird auf jeden Fall nächstes Mal geben. Wohnst du mit deiner Freundin oder wohnt ihr in der Nähe von dieser Ex? Also die Ex wohnt ja zwei Orte weiter, also das ist auch so 10, 15 Kilometer. Ja gut, das ist ziemlich in der Nähe. Mhm. Kennt deine jetzige Freundin, kennt sie die Ex? Persönlich nicht. Also ich habe ihr davon erzählt, ich habe ihr das auch gesagt, was passiert ist. Aber persönlich kennt sie die auf jeden Fall nicht. Mhm. Weißt du was über sie? Hat sie einen neuen Freund? Ja, also sie wechselt zwischen zwei Freunden immer wieder. Da könnte man ja hoffen, dass du allmählich für die uninteressant wirst, wenn da immer wieder andere Männer auftauchen. Na, ich glaube nicht, dass ich das werde, das ist zu schnell. Also vor anderthalb Monaten diese Facebook-Geschichte. Und Wie lang war der Abstand wiederum von da zu dem davorgehenden, der vorgehenden Attacke? Ich glaube 4 Wochen. Mhm. Also Maurice, ich kann dir wirklich nur sagen, das machst du ja schon intuitiv richtig, Kommunikationsbeton dazwischen, keine Reaktion, ja. Null. Und wenn es dir zu sehr auf die Nerven geht, zeig's dir an. Ja. Dann hat sie erstmal Probleme am Hals, was auch immer dabei rauskommt. Aber was bleibt einem anders übrig? Man kann sich ja von so einer Frau, von so einem Menschen das Leben nicht kaputt machen lassen. Ja. Und das beschäftigt dich ja jetzt schon so viele Jahre, kann man ja sagen. Ja, klar. Absolut. Ja. Nee, das lass nicht mit dir machen. Nicht, dass sie noch so viel Macht hat und dir deine jetzige Beziehung kaputt macht. Nee, das versuche ich auch möglichst zu verhindern. Genau. Also wenn sie da irgendwas versuchen sollte, dann werde ich sofort dazwischen springen. Genau, das musst du unbedingt machen, ja. Alles einschalten. Mehr kann ich nicht sagen, Maurice. Sendung ist vorbei. Alles klar. Alles Gute. Schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Danke auch. So. Tschüss. Ciao. In der Technik, Frederik Marquardt. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen.